Unter Strom für Kaka. O Mann, kaum bist du da, mein Guter, steht alles hier unter Strom. Meine schon halb erstarrte, auf Sparflamme verglimmende, meine minimale Existenz kommt wieder in Schwung, wird hektisch elektrisch. Wärme wird gepumpt, Luft umgewälzt, in Holz und Beton gebohrt, gedübelt, geschraubt. Funken fliegen, Freude herrscht. Die Kaffeemaschine brodelt, Suchmaschinen laufen. Ich koche, backe, toaste, grille, mixe, sauge für dich, nur für dich. Das hättest du wohl gern. Meine Batterien sind aufgeladen, mein Angesicht leuchtet, Kontrolllampen auch. Wenn du bei mir bist, Mann, verbrauche ich doppelt so viel Kilowatt wie gewöhnlich. Die Rechnung kommt später. Es werde Licht, Musik. Mach ein Foto. Wirf den Saunaofen an. Starkstrom fließt. Alles fließt. Und uns wird heiß, so heiß. Denn du beim Zeus, ein Elektronenblitze schleudernder, energieerzeugender, verschwendender, fährst ein.